Kapitel 3 Übung A18 Einkaufen im Fernsehen. Lesen und hören Sie den folgenden Text. 10 Millionen Deutsche haben es schon getan. 5 Millionen tun es immer wieder. Sie rufen einen Fernsehsender an und bestellen ein Produkt. Sie tun genau das, was der freundliche Herr im Fernsehen gesagt hat. Rufen Sie uns an und bestellen Sie dieses wunderschöne Produkt. Richtig, wir reden über Einkaufen im Fernsehen. Neudeutsch auch Home Shopping genannt. Früher hatte diese Art des Einkaufens kein gutes Image. Aber die Zeiten haben sich geändert. Seit 10 Jahren ist der Wirtschaftszweig Home Shopping stark gewachsen. Jedes Jahr um 50%. Im letzten Jahr hat das Telegeschäft zum ersten Mal einen Umsatz von 1 Milliarde Euro gemacht. Täglich kann man auf diesen Fernsehkanälen 24 Stunden lang Kosmetik, Schmuck, Haushaltsgeräte oder Reisen kaufen. Immer nett präsentiert von lächelnden Moderatoren. Doch wer kauft im Fernsehen ein? Die meisten Käufer beim Homeshopping sind weiblich, verheiratet und nicht mehr ganz jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren. Gemütlich zu Hause im Sessel einkaufen. Das kann man natürlich auch im Internet. Immer mehr junge Bundesbürger nutzen das Internet für einen Bummel durch die Online-Kaufhäuser. Das beliebteste Produkt beim Online-Einkauf sind Bücher. 43% der Käufer haben in den letzten 12 Monaten Bücher per Internet bestellt. Auf dem 2. Platz folgen CDs mit 34%. Auf dem 3. Platz Angebote von Auktionsfirmen wie eBay.